ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 58 mit Karl Berger, The Rotary Connection, The Rolling Stones, Raymond Scott, Les Dabs Amod, Loser Snake Johnson, The James Cotton Band, Miles Davis, The Cream, Buell Neidlinger und Cecil Taylor, Solomon Burke, Joe Tex, Eddie Floyd und Masaru Sato. Komponist Masaru Satos, Filmscore, Soundtrack oder Filmmusik, das ist übrigens alles das Gleiche, zu Kiru aus dem Jahr 1968 untermalte die Geschichte zweier Ronins, die im Japan der Feudalzeit herrenlos von Ort zu Ort zogen. Ich werde mir diesen Film in naher Zukunft ansehen. Die Kritiken sind vielversprechend, Ein Ronin ist übrigens ein Samurai ohne Herren und unterscheidet sich äußerlich dadurch, dass seine Stirn nicht wie bei einem Samurai, der ja im Dienst stand, rasiert war. Im April 2023 verstarb der Pianist und Vibraphonist Karl Berger aus Deutschland in Albany, New York, im Alter von 88. Er lebte ja schon einige Zeit in den USA. Ursprünglich aus Heidelberg studierte er Musikwissenschaft, Philosophie und Soziologie an der Freien Universität in West-Berlin und promovierte zum Doktor der Philosophie mit einer Dissertation über die Funktionsbestimmung der Musik in der Sowjetideologie. Das war 1963. Danach sollte er eigentlich Teil eines Forschungsprojektes mit Theodor W. Adorno werden, ging aber stattdessen nach Paris und wurde Mitglied in der Band von Don Cherry, dem langjährigen Trompeter Ornette Coleman's. Zur Erinnerung an Karl Berger habe ich das Stück Marimba Dance aus dem Jahre 1979 ausgesucht. Darauf spielt Berger mit Dave Friedman, Tom van der Geld und Wolfgang Lackerschmidt. Thank you. Die Rotary Connection existierte von 1966 bis 1974 und veröffentlichte in diesem Zeitraum 6 Alben, von denen keines so richtig bei den Hörern einschlug. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich kann das ganz gut verstehen. So richtig bin ich auch nicht von dieser Chicagoer Soul-Psychedelic-Band überzeugt. Das liegt gar nicht so sehr an den Musikern oder an der Liedauswahl, aber die Musik leidet zum Teil an der Überproduktion und dem Bombast, der zum Ballast wurde. Auf Salt of the Earth hören wir immerhin Minnie Riperton als Sängerin, die 1969 noch eine Chicagoer Lokalgröße und Studiosängerin war. Übrigens litt nicht nur The Rotary Connection an der Überproduktion, das war seit Ende der 60er Jahre und speziell in den 70er Jahren oft ein Problem mit den Veröffentlichungen auf Chess Records und den dazugehörigen Unterlabeln. 1968 nahm die Rolling Stones Badger's Banquet auf, das letzte Album mit Brian Jones. Und weil es sich so gut anbietet, hören wir davon das Original von Salt of the Earth. To the good and the evil. to the hard-working people. Let's drink to the uncounted hands. Thank you. Elektronische Musik kam bisher nur in Form von Hip-Hop aus den frühen 80ern in Framats musikalisches Fundbüro vor. Das ändert sich gleich mit den nun zwei folgenden Aufnahmen. Zum einen mit einem der Urväter der elektronischen Musik, Raymond Scott aus den USA. Der war noch in den 30ern und 40ern ein Orchesterleiter konventioneller Bands, interessierte sich dann aber zunehmend für Studiotechnik und konstruierte etliche Vorläufer von Samplern und Synthesizern, wie wir sie jetzt kennen. Unter anderem arbeitete auch ein gewisser Herr Moog mal für Raymond Scott. Genau der Bob Moog, der den Moog-Synthesizer erfand, der in den 70er Jahren äußerst prominent war. Als Raymond Scott 1968 seine Version von Night and Day aufnahm, war das mit erheblichem Aufwand verbunden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles weniger oder gar nicht aufwendig im Jahre 2020 war, aber auf jeden Fall einfacher. Thomas Pradl aus Hessen ist ein Musiker aus der Kassettenszene, der eigentlich seit den 80er Jahren schon aktiv war, mal eine längere Pause eingelegt hatte. Wir hören aus dem Jahre 2020 Top Stop Spot, also war wieder so ein Zungenbrecher. Und diese Aufnahme entstand mit dem Musikprogramm Cubase. Also das war schon wesentlich komfortabler als zu Zeiten von Raymond Scott. Thank you. Es folgt ein stilistischer Schnitt von der elektronischen Musik der Vergangenheit und Gegenwart, geht es nach Chicago und dem elektrifizierten Chicago Blues. Wir hören zwei Musiker, die Mitglieder in der Muddy Waters Band waren. Zuerst Luther Georgia Boy oder Snake Johnson. Der spielte von 1966 bis 70 bei Muddy Waters und wurde von dieser Band auch auf seiner ersten LP 1968 unterstützt. James Cotton spielte seit den späten 50ern immer mal wieder mit Muddy Waters, seit den 60er Jahren eigentlich permanent. Und seit dieser Zeit war er dann auch immer auf den Platten zu hören. In den späten 70er Jahren hörte man ihn dann auch wieder auf den von Johnny Winters produzierten Muddy Waters Alben. Die von ihm gegründete James Cotton Band nahm in den 70ern für Buddha Records mehrere LPs auf. Wir hören davon One More Mile aus dem Jahre 1974, ein Stück, das Cotton schon einmal in der ersten Hälfte der 60er Jahre zusammen mit dem Pianisten Otis Benn aufgenommen hatte. An der Gitarre Matt Murphy, der später ein Eckpfeiler der Blues Brothers Band wurde. Zuerst hören wir aber Luther Snake Johnson mit Woman Don't Lie, einer Live-Aufnahme, die in einem Bostoner Club 1970 gemacht wurde. Übrigens gab es noch einen anderen Gitarristen gleichen Namens, der in der Muddy Waters Band zwischen 1972 und 76 spielte und dem man deshalb den Zusatz Luther Guitar Junior Johnson verpasste. Aber wie gesagt, das war jemand anderes. Tell me. Set a matchbox over the door. You've been doing me wrong. Running through me that door. Let me love you, baby. Done with my heart and soul. You're like my high. You will never go home. Tell me you love me. Why? You wanna do me wrong. Oh, baby. Woman, don't lie. Woman, don't lie. Woman, don't lie. Thank you. Das war Miles Davis Honky Tonk 1970 mit Herbie Hancock am Keyboard und den Gitarristen John McLaughlin. 3 Jahre davor nahm The Cream, das heißt Jack Bruce, Eric Clapton und Ginger Baker, Sunshine of Your Love auf. It's the morning, just we two. Der Bassist Will Neidlinger ist wohl nur echten Jazzfans ein Begriff und die müssen sich dann auch noch für Free Jazz interessieren. 1961 nahm er eine LP als Bandleader auf, am Piano damals dabei Cecil Taylor, am Schlagzeug Billy Higgins, beide bekannter als Neidlinger, aber der war ja Bassist in der Band von Cecil Taylor. Daher verwundert es dann auch nicht, dass bei der Wiederveröffentlichung nun plötzlich Cecil Taylor als Bandleader angeführt wurde. Well, Neidlinger Trio, Cindy's Main Mood aus dem Jahre 1961. Thank you. Abschluss dieser Folge von Framats musikalisches Fundbüro, drei Soul-Sänger, die in den 60er Jahren ihre besten Aufnahmen machten. Salomon Burke beginnt mit dem Cover von Bob Dylans Maggie's Farm, das war 1965, danach auch von der LP Happy Soul aus dem Jahr 1969, You've Come a Long Way von Joe Tex, und 1971 behauptete Eddie Floyd auf Stax Records, Blood is Thicker Than Water. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Frank Matthias. Scrub those floors. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work for Maggie's farm no more. Cigars out in your face for kicks. His bedroom windows are all made out of bricks. The sheriff and the National Guard stand around his doors. Let me tell you, I ain't gonna work for Maggie. me to be just like them. They sing while I slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. You better believe. Look at you. Baby, you, you've come a long way. From those bags of little two-penny candy to that tinted ribbon in your hair, baby. From those braces that you wore on your teeth, baby, to those cheap red dresses you used to wear. A long way. Girl, you've come a long way. Baby, I never would have known you. Baby, I never would have known you. If I remember right, you used to wear glasses. To that mole under your eye. Remember in school I teased you about it, baby. And you break down in class and you cry. You've come a long way. I ain't lying, baby. You've come a long way, girl. Remember this, baby. Listen. Remember that time I caught you coming from the stove, baby. Just fell on the ground. You went home and told my daddy on me, baby, didn't you? And he beat me so I couldn't sit down, down, down, down. I was sore for 2 weeks. That's all right, that kiss was worth it all. Baby, what? What's that on your finger? No, it ain't. Baby, what? What's that on your finger? Yes, it is. You don't mean to tell me that you are mad. What I mean to say, I guess, is goodbye. But you can tell your husband for me. I think he is a real lucky guy. Come along. Now you done got up here and got fine and got your little husband and everything. How you feel? Oh! Yeah, mama can't do nothing with you now.